mein Herz jetzt. Baby, ja, ich lieb den Schmerz jetzt. Baby, ich weiß, dass ich mehr will. Ja, ich weiß, du bist gefährlich. Stich ein Messer in mein Herz jetzt. Baby, ja, ich lieb den Schmerz jetzt. Baby, ich weiß, dass ich mehr will. Ja, ich weiß, du bist gefährlich. Baby, ja, du weißt, ich kann das, ja. Baby, ja, du weißt, ich kann das, ja. Baby, ja, du weißt, ich kann das, ja. Baby, ich lieb dich ganze Nacht lang, ja. Ganze Nacht lang, ja. Ganze Nacht lang, ja. Baby, ich zieh dich an deinen Hand, ja. Baby, ich fick dich und spuck dich an, ja. Stich ein Messer in mein Herz jetzt. Baby, ja, ich lieb den Schmerz jetzt. Baby, ich weiß, dass ich mehr bin. Ja, ich weiß, du bist gefährlich. Stich ein Messer in mein Herz jetzt. Baby, ja, ich lieb den Schmerz jetzt. Baby, ich weiß, dass ich mehr will. Ja, ich weiß, du bist gefährlich. Ja, ich weiß, wie du bist, wie du bist. Ja, ich weiß, wie du bist, wie du bist. Ja, ich weiß, wie du bist, wie du bist. Ja, ich weiß, du bist Gift, du bist Gift. Ja, ich weiß, wie du bist. Ja, ich weiß, wie du bist. Ja, ich weiß, wie du bist. Baby girl, du bist Gift. Du bist Gift, du bist Gift.